Kritiker weiß, dass seine Geschichte nicht das letzte Wort sein wird. Aber er setzt alles daran, es zu behalten. Er duldet keinen Widerspruch und wünscht doch nichts mehr, als dass der Fortgang der Geschichte ihn widerlegt. Er ist rechthaberisch, nur um nicht recht zu behalten. Selbstzweifel sind ihm fremd. Sein Pessimismus ist Camouflage im Dienst der Self-Destroying Prophecy. Stets beschwört er das Schlimmste, aber glaubte er nicht an die Macht seiner Worte, den Gang der Dinge aufzuhalten, so würde er verstummen. Worte von Ulrich Bröckling, um den es heute aber nicht geht, hier bei Sachzwang FM. Guten Abend. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute globale Krise unübersehbar. Klima, Krieg, Inflation, Überwachung. Vor 10 Jahren starb Robert Kurz. Auch von so manchem Kapitalismuskritiker wurde er, Mitbegründer eines neomarxistischen Theoriezweigs namens Wertkritik, belächelt. Angesichts nicht enden wollender Kurzscher Krisenprognosen, die seit den 90er Jahren publiziert wurden. Dass das Witzeln verstummt ist, liegt sicher nicht nur daran, dass Robert Kurz im Juli 2012 überraschend verstorben ist, sondern vor allem wohl am Zustand einer Welt, die in ihrer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Verfasstheit nur noch dystopische Zukunftsvisionen zulässt. Zwar kapriziert sich die Kurzsche Analyse ganz in Marx'scher Tradition auf ökonomische Aspekte, während die aktuelle Krise offenbar eine universelle, substanzielle ist, doch ist bekanntlich die Ökonomie die Leitwissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre Imperative gerinnen zum Sachzwang, der die ganze Welt in politischen, juristischen, ökologischen, militärischen und so weiter Aspekten umklammert. So dass die Kritik der politischen Ökonomie auch im 21. Jahrhundert noch ihre Relevanz behält. Und sei es nur um die allseitige Krise über ihre offensichtlichen Symptome hinaus adäquat auf den Begriff zu bringen. Dass Robert Kurz eine Genugtuung empfunden hätte, derart bitter recht zu behalten, darf bezweifelt werden. Wir hören einen Vortrag von ihm, den er im September 2009 hier in Karlsruhe gehalten hat. Und im Titel dieses Vortrags fragt sich Robert Kurz, hat der Kapitalismus sein Verfallsdatum überschritten? Also, schönen guten Abend. Also, vor Ihnen sitzt ein sogenannter Zusammenbruchstheoretiker. Das ist in der Geschichte der Linken, des Marxismus, ein ziemliches Reizwort. Aus verschiedenen Gründen. Es gab eigentlich in der ganzen Geschichte der marxistischen Theorie nur zwei sogenannte Zusammenbruchstheorien, die von Rosa Luxemburg und die von Henrik Grossmann schon vor dem Ersten Weltkrieg und dann die von Grossmann Ende der 20er Jahre, also gerade kurz vor der damaligen großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren.